ehrlich gesagt, ich könnte mich dran gewöhnen. Mich dran gewöhnen an den Stellen auf der Haube. Muss nichts dafür tun, als die Ernte verkaufen. Amnesia, Haze und Vanilla Kutsch. Mache Geld mit allem, was durch die Finger flutscht. Ein Tausender hier, ein Tausender da. Ich muss raus zum Kassieren und die Dinger pushen. Die S-Klasse rollt, weiße Schuhe blitzen. Trainingsanzug, keine True Religion. Eines Tages deine Rolex-Uhr zu besitzen. War ein Traum, genauso wie nur Pur zu wissen. Jetzt bin ich da, jetzt steh ich hier. Sag, wer hat seinen Arsch für die Päckchen riskiert? Von der Sonne gebräut, deine Olle wird feucht.